Eckchen in der Welt und ein Stückchen Spiegel. Und da hab ich einen so roten Mund, als die große Madame mit ihren Spiegeln von oben bis unten und ihren schönen deinen Fingern glänzt, ja. Ich hab sowas noch nicht gefunden. Zwei auf einmal. Es ist gut, Marie, es ist gut. Was dir Bub immer schläft, greift ihm unters Ärmchen, der Stuhl kriegt ihn, die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn. Nichts als Arbeit unter der Sonne, sogar Schweiß im Schlaf, wir alle ist wieder Geld, Marie, die Löhnung und was vom Hauptmann und vom Doktor. Gott vergelt's, Franz. Ich muss fort, Marie. Adios. Ich bin doch ein schlecht Mensch. Ich könnte mich erstechen. Geehrtester Herr Exerzitsengel, nehmen Sie sich Zeit, laufen Sie nicht so auf, laufen Sie nicht, ein guter Mensch geht nicht so schnell, ein guter Mensch, ein guter, Sie hetzen sich ja hinter den Tod rein. Ich kann meine Zeit nicht stehlen. Ein guter Mensch, beschirrt, aber rennen Sie nicht so hässlich, Nagel. Sie schleifen ja Ihre Beine auf dem Pflaster. Erlauben Sie, dass ich ein Menschenleben rette. Kanzer Uteri, habe schon 20 solche Patienten gehabt. 4 Wochen. Doktor, erschrecken Sie mich nicht. Es sind schon Leute an Schreck gestorben, am puren hellen Schreck. 4 Wochen gibt ein interessantes Präparat. Oh, oh, oh. Und sie selbst, aufgedunsen. Fett, dicker Hals, apoplektische Konstitution. Ja, Herr Hauptmann, Sie können eine Apoplexia Cerebri kriegen. Sie können sie aber vielleicht nur auf der einen Seite bekommen. Ja, Sie können auch auf der einen Seite gelähmt werden oder im besten Fall nur unten. Um Gottes. Ja, das sind so ungefähr Ihre Aussichten auf die nächsten 4 Wochen. Übrigens kann ich Sie versichern, dass Sie einen von den interessanten Fällen abgeben werden. Und wenn dann Ihre Zunge zum Teil gelähmt wird, so machen wir die unsterblichen Experimente. Halt, Doktor, ich lasse Sie nicht. Nagel, totenfrei, in 4 Wochen. Es sind schon Leute am puren Schreck, Doktor. Ich sehe schon die Leute mit den Sacktüchern vor den Augen. Aber sie werden sagen, er war ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Hey, Prozess! Was hetzt er sich so an uns vorbei? Bleib er doch, Wozzeck! Er läuft ja wie ein offenes Rasiermesser durch die Welt. Man schneidet sich heim. Er läuft, als hätte er die Bärte aller Universitäten zu rasieren und wird gehängt. So lang noch ein letztes Haar. Ja, richtig. Die langen Bärte, was wollte ich doch sagen? Die langen Bärte. Ein langer Bart unter dem Kinn. Schon Plinius spricht davon, man muss in den Soldaten abgewöhnen. Die langen Bärte, was ist's, Wozzeck? Hat er nicht ein Haar aus einem Bart in seiner Schüssel gefunden? Aha, ihr versteht mich doch, ein Haar von einem Menschen, vom Bart eines Sapeurs. Oder eines Unteroffiziers, oder eines Trampelmanns. Hey, es weit. Was wollen Sie damit sagen, Herr Doktor? Und Sie, Herr Hauptmann? Was der Kerl für ein Gesicht macht, nun, wenn auch nicht gerade in der Suppe, aber wenn er sich heilt und um die Ecke läuft, so kann er vielleicht noch auf einem paar Lippen eins finden, ein Haar nämlich. Übrigens ein paar Lippen. Oh, ich habe auch einmal die Liebe gefühlt. Aber Kerl ist ja kreideweiß. Herr Hauptmann, ich bin ein armer Teufel, hab sonst nicht auf dieser Welt. Herr Hauptmann, wenn Sie Spaß machen! Was ist, dass Sie stehen? Hauptmann, wie ich manchem Fällen den weiß. Den Puls! Die Herr, ich komme dagegen! Ich will, dass Sie erschießen! Nein, Herr! Er sticht mich ja mit seinen Augen! Herr Hauptmann! Ich mein's gut mit ihm! Es ist ein guter Mensch! Sich aufzuhängen, dann wüsste man, woran man ist. Wie der Kerl läuft und sein Schatten hinterdrein. Es ist ein Phänomen, dieser Musik. Er wird ganz schwindlig vor den Menschen und wie verzweifelt. Das hab ich nicht gern. Ein guter Mensch ist dankbar gegen Gott. Ein guter Mensch hat doch keine Courage. Nur ein Hundsfott hat Courage. Nur ein Hundsfott. Hundsfott. So schön. Engel. Sir! Sir! Ich kann den Leuten die Gasse nicht verbieten. Teufel! Meine Läge spenden! Dieweil der Tag lang und die Welt alt ist, können viele Menschen an einem Platze stehen, einer nach dem anderen. Ich habe gesehen! Man kann viel sehen, wenn man zwei Augen hat und wenn man nicht blind ist und wenn die Sonne scheint. Du bei ihm! Und wenn auch... Mensch! Ruhe mich nicht an! Lieber ein Messer in den Leib als eine Hand auf mich. Mein Vater hat es nicht gewagt, wie ich 10 Jahre alt war. Mein Messer! Der Mensch ist ein Abgrund! Verschwinde ein, wenn man hinunterschaut! Mich schwindet! Thank you. Teufel! Die Mutter, die Mutter! Immer zu, immer zu! Dreht euch, wälzt euch, warum es Gott die Sonne fällt sie in Unzucht übereinander, Mann und Weib, Mensch und Vieh. Weib, Weib, das Weib ist heiß, heiß. Wie er in ihr herumgreift an dem Leib und sie lacht dazu. Tochter, liebe Tochter. Was willst du? Ich riech Blut. Blut, Blut. Mir rollen in Augen, mir ist es wissen, sie sich Andres, Andres, ich kann nicht schlafen. Wenn ich die Augen zumach, dann sieh ich sie doch immer und ich hör die Geigen immer zu und dann spricht aus der Band heraus. Andres, zieh das Geig und spring! Lass sie tanzen! Und dazwischen blitzt es immer vor den Augen wie ein Messer! Wie ein breites Messer! Schlaf, Narr! Versuchung. verlassen, als ein alt Weiberwurz. Soll ich? Jetzt soll der Herr umgreifen, und wie blau soll er sie pfeifen. Das bin ich für ein Wort. Der hat sein Fett, der Blut. Einer nach dem anderen.